Mandy, Boys and Girls. Ja. Hallo, hier spricht Radio Power Play, the future from the world and the greatest radio station in the universe. Radio Power Play. Sounds. The big time six and bite. The hot international. Was würden Sie dazu sagen, wenn Sie im Sommer am See liegen, die Sonne scheint Ihnen auf den Bauch, Sie sitzen vielleicht in einem Café, trinken einen Kaffee, logischerweise im Kaffee kriegt man auch Kaffee, oder Sie laufen auf der Straße herum und plötzlich tippt Ihnen einer unserer Moderatoren von Euroradio auf die Schulter und sagt zu Ihnen, wünschen Sie sich einen Titel. Ja, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit und realisiert von unserem Sender, von Euroradio. Wir sind nämlich unterwegs und die Sendung heißt Hits on Tour. Unterwegs mit Titeln, mit Musik. Natürlich dürfen Sie Grüße durchgeben, dürfen den Titel sogar ansagen. All das für Sie in der Sendung Hits on Tour. Am Mikrofon wird für Sie sein Annette Kunz oder Nico Kiesel. Und ich freue mich drauf, Sie zu hören, Sie zu treffen. Hits on Tour. In the groove. In the groove. Squarely in the groove. Trumpets on the left. Donner Summer Spezial bei Powerplay. The Best of Donner Summer. Okay, so das war also ein bisschen The Best of Donner Summer. Haben Sie ja denn einige Songs? Hot News from Kylie Minogue. Babe, Power Blade. We'll be right back. Ja, jetzt haben wir noch mal ein paar Veranstaltungsdurchsagen. So, wir heißen zum Beispiel die Tanzen-Showband Penny Lane. Die ist am Samstag, den 14.05. in der Rebland-Halle in Altschweier. Und am Montag, den 16.05. im Festzelt in Leiberstung. Und dann noch mein eigener Termin. Am Samstag, den 14. Mai, bin ich in der Schwarzwaldhalle am Meier. Und dann geht's weiter. Mit Charlie 2000. Und hier die ganz neuen Termine. Hallo Leute, schon ausgeschlafen? Dann seid ihr ja richtig fit für Pfingsten. Denn am Pfingsten veranstaltet Charlie die Wahnsinnsaktionen. Am Freitag, den 20. Mai, der Wahnsinns-Disco-Hexenkessel in Stollhofen im Festzelt. Am 21. und 22. Mai, bis Samstag und Sonntag, die große Wahnsinnssause in Urlaufen in der Athletenhalle. Und zum Pfingstausklang der Überknaller. Das Wochenende beenden wir in Muggensturm in der Mehrzweckhalle. Der Wahnsinn mit Charlie 2000 on the road again. Also bis dann, Leute. Tschüss, bye bye und nicht einschlafen. Alles klar? On the road again. Joel. Come home. Oh, hey, girl. Hey, Surf City! Ja, Sommer, Sonne, Ferien, Urlaub! Music Power, Power, Power, ja! Yeah. It's party time! Get up! Da sind wir schon mitten im Rock'n'Roll bei Powerplay. Thank you, Jabby Jacob. Auf geht's, Jubel. Sie ist ein steiler Zahn. Wie steiler nicht geht. Steiler Zahn. Steiler Zahn. Powerplay Special. Let's dance. Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Let's dance. Let's dance. Don't do the twist or stomp in my Jenny Jumas. Yeah. Und das war hier bei Powerplay. Zellerbruck. Na, heute schon im Zellerbruck gewesen? Nein, zum Glück ist der Tag noch nicht zu Ende. Zellerbruck. Denn das Zellerbruck ist der Treff in Offenburg, ob 20 oder 70. Hier ist Mann oder Frau genau richtig. Bist du in, gehst du hin. Hier gibt's Bitburger, Fürstenberg, Köpi und Warsteiner vom Fass. Zellerbruck. In Zell-Weierbach täglich ab 15 Uhr, warme Küche bis 23 Uhr. Also man trifft sich im Zellerbruck. Viel Spaß! Hier ist die 106,8. Und hier ist nicht nur Radio Powerplay, sondern auch Euro Radio. Tagsüber Euro Radio. Und abends Radio Powerplay. Warum Euro Radio? Im Sinne der gewachsenen Traditionen Straßburg, Baden-Baden und Ortenaukreis. Deshalb Euroradio. Ab 1992 europäischer Binnenmarkt. Da machen wir mit. Euroradio möchte den Gedanken Europas und des europäischen Binnenmarktes vermitteln und vertiefen. Euroradio, Redaktion in Kehl, Telefon 07851 8041. Unsere Redaktion ist direkt an der Grenze, ein paar hundert Meter von der Grenze entfernt. Rufen Sie uns an, wenn Sie Informationen wollen. Jetzt anschließend gleich ein paar Programminformationen von Euroradio. Jetzt noch einmal das Programm von Euroradio auf 106.8 in Kürze. Von 6 bis 8 Uhr morgens Good Day Sunshine. Aktuelles Morgenmagazin mit Beiträgen aus Politik, regional und überregional und die Nachrichten jeweils zur halben Stunde. Und natürlich auch zur vollen. 8 bis 11 Bistro. Ein Hausfrauenmagazin mit Spielen und bunten Meldungen. 11 bis 13 Uhr Hits on Tour. Wir sind unterwegs, ein Wunschkonzert von unterwegs. 13 bis 14 Uhr aktuell, ein Mittagsmagazin mit Themen aus der Politik, regional und überregional. 14 bis 17 Uhr Kabarett, Kultur, Fernsehen, Bücher, Veranstaltungen, Schallplatten, Filme, Spiele und vieles mehr. 17 bis 19 Uhr Rush Hour, ein Abendmagazin mit Nachrichten, Gerichtsreportagen, Interviews und Meldungen aus dem regionalen Raum. Und ab 19 Uhr Radio Powerplay. Jeden Abend. Yay, Dankeschön, Camouflage. Hier ist Powerplay. In der Zeit von 6 bis 8 Uhr morgens gibt es bei Euroradio auf 106.8 alle halbe Stunde die aktuellen Weltnachrichten mit Wetter und natürlich auch mit dem Verkehrsdienst und dies auch auf Französisch. Allerdings, aufstehen soll ja Spaß machen und deswegen haben wir uns vorgenommen, mit Ihnen morgens zu spielen, so nach dem Motto, positiv in den Tag. Und dabei soll uns natürlich auch die Musik helfen. Sie können so zu uns kommen. Oder so. Vielleicht auch so. Oder so. Egal wie, kommen Sie ins Charivari. Charivari, der heiße Tipp in Stuttgart City, im Königshof. Wenn Sie diese Kennung hören, ist es für die meisten von Ihnen Zeit zum Aufstehen. Und wenn Sie dann die 106.8 für Euroradio eingestellt haben, dann werden Sie von uns erfahren, was so alles am Abend regional, lokal und natürlich auch weltweit geschehen ist. Mein Name ist übrigens Gerd Dörfeld. Euroradio. Und Radio Powerplay. 106,8.

jack your body. Boing, ping, boom, jack, ping. Best music, best music. Radio Powerplay am Mikro. Ich kann die zweite Tauben. Ich kann die zweite Tauben. Sali, zwei Tauben. It's new. Am siebten Tage sollte man ruhen und lange ausschlafen. Wenn man es nicht kann, Euroradio hören. Von 6 bis 8 Uhr, Cocktail. Von 8 bis 11, Tour de France. Programm in französischer Sprache mit der französischen Hitparade und Meldungen aus Straßburg. 11 bis 13 Uhr, Hits on Tour. 14 bis 17 Uhr, Top of the Pops, amerikanische und englische Hitparade. Und ab 17 Uhr, Radio Powerplay. Power play. Steinberg. Hey. Night by night, day by day, listen, radio power play. Pump up the volume, pump up the volume. Mix Max. Big Big Big Big Big Mix Max. Big Big Big Big Big Mix Max. Big Big Big Big Big Big Mix Max. Mix Max, Mix Lobe. West Miami Number 5. Ja, hier ist Radio Powerplay 106,8 MHz und tagsüber Euroradio. Euroradio aktuell. Die Stunde von 13 bis 14 Uhr heißt aktuell. Aktuelle Themen, aktuelle Interviews, aktuelle Reportagen. Aktuelle Meldungen, montags bis freitags, 13 bis 14 Uhr, bei Euroradio auf 106,8. Mal reinhören. Die Lilly und der Matthias präsentieren Ihnen ein bunt gemischtes Magazin, nicht nur für die Hausfrau. Servicethemen, Spiele und gute Musik sollen Sie täglich 3 Stunden vormittags unterhalten. Zur vollen Stunde die Nachrichten. Und zwar von 8 bis 11 Uhr auf UKW 106,8. Also bis bald. Euphonic sound, the stereophonic sound. You're on the sound, the stereophonic sound. Stereo. Das ist die 106,8 MHz. Und zwar tagsüber. 6.8. Now it's time for you to stay. The new dimension is Radio Harvey. Redaktion direkt an der Grenze zu Frankreich. Telefonnummer 07851 8041. Rufen Sie an, fragen Sie uns. Natürlich nach wie vor Powerplay. Bei Pauli geht's weiter. Café-Restaurant am Waldbach. Entspannen auch Sie bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre oder laden Sie Ihre Gäste ein ins Café-Restaurant am Waldbach. Wir bieten unsere Spezialität Couscous ab 10 Personen nach telefonischer Vereinbarung. Dazu natürlich ein echt Offenburger Lagerpilz der Wagner Brauerei im Exklusivausschank. Café-Restaurant am Waldbach, Weingartenstraße 99 in Offenburg, Telefon 39838, täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Ist Jacques und Pauline bei ihrem Picknick auf dem Land? Bonjour, bonjour, ein Wein wie Land und Leute. Der trockene, charaktervolle Rotwein aus Frankreich. Bonjour, schmeckt zu jeder Tageszeit. Wenn du gar nicht weiter weißt, und du zu Hause alleine bist, wenn es dir dein Herz zerreißt und keiner da, der dich vermisst, dann schall dein Radio an, Radio Powerplay ist dran. Wir vertreiben deinen Schmerz, wir sind Kraftstoff für dein Herz. Hier ist Radio Probably. Und jetzt machen wir wieder einen auf Oldies. More hit music. The best music on the best station. There she was. Chester walking down the street. There she was, Chester walking down the street singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. It's my party, ja. Und da habe ich noch einen kleinen Hinweis für eine ganz große Party. Am Samstag, den 14. Mai, da ist die Disco Charlie 2000 mit der riesengroßen Anlage in der weit über alle Grenzen bekannten Appenweierer Schwarzwaldhalle. Weil wir schon dabei sind, haben wir noch zwei, drei Informationen dahingehend. Mit Charlie 2000. Und hier die ganz neuen Termine. Hallo Leute, schon ausgeschlafen? Dann seid ihr ja richtig fit für Pfingsten. Denn am Pfingsten veranstaltet Charlie die Wahnsinnsaktionen. Am Freitag, den 20. Mai, der Wahnsinns-Disco-Hexenkessel in Stollhofen im Festzelt. Am 21. und 22. Mai, den Samstag und Sonntag, die große Wahnsinnsausne in Urlaufen in der Athletenhalle. Und zum Pfingstausklang der Überknaller. Das Wochenende beenden wir in Muggensturm in der Mehrzweckhalle. Der Wahnsinn mit Charlie 2000 on the road again. Also bis dann, Leute. Tschüss, bye bye und nicht einschlafen. Alles klar? Natürlich alles klar. Radio power play. Radio power play.